Abschnitt 9 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Prinz Grünewald und Perlenfein mit ihrem lieben Eselein von Heinrich Hoffmann. Seinen lieben Enkeln Heiner und Karl widmet dieses Buch der Großvater. Die Tage fliehen, es war vor vielen Jahren, als eure Eltern selbst noch Kinder waren, da schrieb ich diesen manchen buntes Buch. Ich wurde alt und all der Herrlichkeiten gedachte ich als längst vergangene Zeiten, die weit hinab der Strom des Lebens trug. Da kam mit ihr und euer kindlich Treiben, lehret mich aufs neue bunte Verse schreiben, und freudig nahm das Herz den alten Schwung, und mir gelang, so meine ich nicht minder, nimmt diese Blätter, Kinder meiner Kinder. Die alte Liebe wurde wieder jung. Ihr dankt mir wohl, ich selbst hab euch zu danken. Oft sah ich eure Kinderschritte wanken und war zu führen euch dann treu bestrebt. Jetzt aber wisst ihr mir den Weg zu sagen, den Weg zurück zu sonnig hellen Tagen. Der altert nicht, wer mit der Jugend lebt. Die Königsfamilie. Ein König und seine Frau Königin, die hatten einen gar stolzen Sinn. Sie saßen mit ihrer goldenen Kron den ganzen Tag auf goldenem Thron. Und Knotter, das war des Herrn Königshund, der saß dazwischen fett und rund. Der war ein bissig böses Tier und bellte stets und aß für vier. Prinz Grünewald, des Königs Sohn, glich auf ein Haar dem Vater schon. Voll argen Sinns, voll Übermut, ein launenhaftes Junkerblut. Doch seine Schwester Perlenfein, die war wie milder Sonnenschein. Im Herzen gut ertrug sie still, wenn Grünewald sie quälen will. Der Esel aber sah wohl das und kaute Disteln still und Gras. Und wie er Gras und Disteln kaut, er ganz bedenklich vor sich schaut. Der Spaziergang. Ging nun das ganze Königshaus am Sonntag zum Spazieren aus. Dann schritt der König stolz voran, Frau Königin dicht hinten dran. Es kamen Arme, jung und alt, von Hunger bleich, schwach an Gestalt. Und Vater, Mutter, Tochter, Sohn, die baten all im Klageton. Erbarmt euch hülfreich unserer Not, ein Stücklein Geld, ein Stücklein Brot. Der König, der schritt stolz einher, die Königin rümpft die Nase sehr. Und wie sie weitergegangen sind, da kniet eine Frau mit ihrem Kind. Die schlug Herr Grünewald mit seinem Stock, und Knotter zerrte sie am Rock. Du hartes Herz, du Herz von Stein. Und bitterlich weinte Perlenfein. Sie gibt ihr Geld und was sie hat. Ach, würden sie nur alle satt. Die Äpfel gibt sie und ihr Brot. Sie teilt es gerne mit der Not. Sie tröstet hier, muntert dort. Für jeden hat sie freundlich Wort. Der Esel schüttelt zu dem All bedenklich die Ohren in seinem Stall. O stolzes, stolzes Königspaar, denn Hochmut bringt dich in Gefahr. Grünewalds Entführung. Am anderen Tag saß wohlgemut Prinz Grünewald auf dem Eselgut. Er ritt dahin in dem grünen Feld, als gehöre ihm die ganze Welt. Der Esel sprach da leis für sich, Herr Übermut, nun hab ich dich. Dein böses Treiben bin ich satt, und wie sie waren vor der Stadt, da ging es lustig querfeldein. Er schlug aufs gute Eselein. Nun ging es trab und hopp, und dann im laufenden Galopp, das flog so lustig hei juch hei, wie sausten Busch und Baum vorbei. Vom Königsschloss sieht man nichts mehr, dem grünen Wäldchen schwindelt sehr. Lieb Eslein, halt still, das Eslein nichts hören will. Es stürmt dahin, es hält nicht ein, jagt rasend über Stock und Stein. Da plötzlich wächst dem Esel gar ein mächtig großes Flügelpaar. Nun geht es aufwärts in die Luft, Prinz Grünewald um Hilfe ruft. Durch die Wolken geht der Flug, Prinz Grünewald muss mit. Er weint, er jammert laut und schreit, die Fahrt geht vorwärts weit zu weit. Zuletzt geht's aus den Lüften nieder, herab zur festen Erde wieder. In eines grünes Waldes mitten sind nun die beiden eingeritten. Der Esel hält, dreht sich und spricht, gefällt euch diese Reise nicht? Hier machen wir jetzt endlich Halt, Herr Grünewald im grünen Wald. Gebt acht, wie rasch ihr unten seid. Das geht wie Blitzgeschwindigkeit. Und nun fing unser Eselein an auszuschlagen und zu schreien. Prinz Grünewald flog auf die Erde mit sehr verwunderter Gebärde. Doch wie er auf dem Boden war, was da geschah, war wunderbar. Er war kein Knabe mehr. Alsbald war weiß sein Haar, seine Miene alt. Ein braun Gewand hielt ihn umhüllt und was ihn tief mit Schreck erfüllt. Er war so stumm als wie ein Fisch. Es sprang kein Ton mehr hell und frisch aus seinem Munde von dieser Stunde, da blieb er stumm und blickte angsterfüllt herum. Der Esel aber weiter spricht, hör, nun beginnt dein Strafgericht. Alt bist du jetzt und du bleibst stumm, bis deine Zeit einst ist herum. In diesem finsteren Walde lebe, bis ich den Zauber wieder hebe. Es führt kein Weg von dieser Stelle, geh in dich, bessere dich Geselle. Mit diesen Worten geht er fort, lässt Grünewald allein am Ort und trottet auf bekannten Wegen dem heimatlichen Stall entgegen. Hunger und Arbeit. O Grünewald, wo ist dein Stolz? Du bist ein Prinz und spaltest Holz. Im Walde suchst du saure Beeren, um sie als Nahrung zu verzehren, mit Rübenwurzeln, hartem Kraut, da warst du nach und nach vertraut. Und findest du ein Vogelei, so ist das feinste Leckerei. Du quälst dich viel und lebst so schlecht und denkst, ja, mir geschieht schon recht. Und denkst gar oft mit bitterem Weinen an deine Schwester, an die Deinen und reuvoll an die armen Leute, bist ja selbst viel ärmer heute. Sieh einer dich in solcher Not, jetzt sprichst du selbst, ach, schenk mir Brot. Doch ach, auch dieses kannst du nicht, bist ja stumm, du armer Wicht. Aus Laub und Reisern für die Nacht hat er ein Hütchen sich gemacht, so lebt er stille, still für sich, gar manches Jahr recht kümmerlich. Familientrauer. Dieweil war in dem Königsschloss die Trauer und die Klage groß. Der König hing sein stolzes Haupt, weil man ihm seinen Sohn geraubt. Die Königin die tat nicht minder, er fehlt die Hälfte ihrer Kinder. Und Knotter gar in tiefen Kram für sechse Nahrung zu sich nahm. Und Perlenfeindchen saß für sich und weinte viel und bitterlich. Doch größeres Unheil drohet schon, das nächste Blatt erzählt davon. Die St. Culotta. O plötzlich brach ins Königsland der Feind herein mit Mord und Brand. Es war der St. Culotta her, der half nicht Tapferkeit und Wehr. Geschlagen und vernichtet war des Königs Leibgardistenschar. Die Königsstadt ward eingenommen, das Königsschloss zuletzt erklommen. Und in dem Hof am hellen Tag der König tot gestochen lag. Die Königin lag daneben, ganz mausetot und ohne Leben. Ein breites Schwert stak ohne Erbarmen tief in der Brust der beiden Armen. Und Knotter auch erhielt den Lohn, er ward gespießt nicht weit davon. O Übermut, o stolzer Sinn, wo führest du den Menschen hin? Der Esel aber sah dies all aus seinem ganz zerstörten Stall. Und er sprach zu sich, so muss es sein, jetzt rette ich die Perlenfein. Perlenfeins Rettung. Er eilt zu ihr und rief geschwind, steig auf, du liebes Königskind. Ich rette dich und führe dich fort an einen sicheren, fernen Ort. Sie aber, ohne umzublicken, springt auf des guten Esels Rücken. Und nun geht's in das Feld hinaus, weit ab vom blutigen Elternhaus. Dann durch die Luft im Himmel zu, sie aber bleibt in stiller Ruh. Sie hat nicht Furcht, sie hat nicht Scheu, der Esel ist ja fromm und treu. Er lief auch sanft und leicht und gut, nicht so im tollen Übermut. Und endlich geht's auch diesmal wieder herab zur festen Erde nieder. Begegnung im Walde. Nun durch den Wald schritt Perlenfein, sie führt am Band des Eselein, bis sie zuletzt die Stelle fand, wo grüne Walds klein Hüttchen stand. Sie blickt den kleinen alten Mann mit Staunen und Befremdung an. Er aber kennt die Schwester gleich, eilt auf sie zu, so hoffnungsreich. Aus seinen Augen strahlt das Glück. Sie aber, sie weicht scheu zurück. Er konnte sich ihr ja nicht nennen, nicht fragen, willst du mich erkennen? Und hätt's die Sprache ihm erlaubt, sie hätt's ihm nimmermehr geglaubt. Sie sprach zu ihm, ehrwürdiger Greis, von dem ich nicht den Namen weiß. Sei freundlich gegen mich gesinnt, ich bin ein armes Königskind. Er aber weinte bitterlich und nahm sie freundlich auf bei sich. Als sie ihm dann am nächsten Tag erzählte von dem Unglücksschlag, von der Eltern schwärm los, war seine Trauer stumm und groß. Ein gutes Essen. Am nächsten Tag zur Mittagszeit war Grünewald voll Traurigkeit. Er zeigte ihr sein kärglich Mahl. Das war nun ganz erbärmlich schmal. Sie sprach, mein Freund, sei guten Mutes, der Esel bringt uns schon was Gutes. Zum Esel aber sagt sie dann, jetzt Grauchen, fang es pfiffig an, wir haben Hunger, eil und bringe zur Tafel uns feine leckere Dinge. Der Esel nickt und macht sich auf, waldeinwärts in gestrecktem Lauf. Und noch war keine Stunde hin, da sah man wiederkommen ihn. Vorsichtig ging er Schritt vor Schritt, zwei schwere Körbe brachte er mit, und Perlenfein backt lustig aus, viel Höchliches zum Mittagsschmaus. Ein weißes Linnen liegt da fein, und Kuchen kommt und süßer Wein, und Braten und die Äpfel rot, und frisches, duftend frisches Brot, was Grünewald für Augen macht, wie das ihn höchlich angelacht. Doch wo die Sachen all sich fanden, mir hat's der Esel nie verstanden. Die Kinder, ohne viel zu fragen, die ließen es sich wohl behagen. Der Sonntag im Walde. Der Sonntag ist der Ruhetag, wo jeder gern sich freuen mag. Da kam denn zu den Kindern hier viel wundersames Waldgetier. Der Fuchs nahm seine Geige zur Hand. Er war ein feiner Musikant. Es stellte sich das Eichhörnlein mit feiner kleinen Flöte ein. Mit seinem Basse kam der Bär dort aus den nahen Bergen her. Die Klarinette blies das Reh, das Häschen tat der Trommel weh. Mit seinem Waldhorn wusste gar der Hirsch zu spielen wunderbar. Und aus den Zweigen ringsum drang viel heller, lustiger Vogelsang. Der Esel zeigte sich im Glanze, dirigierte schön das Ganze. Und unsere liebe Perlenfein saß mittendrein, sang glockenrein, ein Lied, das drang zum Himmel ein. Das weit es durch die Wipfel schallt, zum schönen, kühlen, grünen Wald. Es waren alle Herzen froh, und was sie spielten, lautet so. Wie in der Kirche fühl ich es hier im grünen Wald, den Atem Gottes fühl ich, wie er mich leis umwallt. Es wölbt sich aus den schlanken Baumstämmen grün das Dach, und leichte Schatten schwanken um den Boden allgemach. In meinem Herzen hör ich ein tröstend mildes Wort. Auch du bist Gott gehörig, er ist dein Schirm und Hort. Kling hin aus frischer Kehle, was mir das Herz geschwellt, und aufwärts jauchzt die Seele hoch über Wald und Welt. Doch Grünewald, der arme Wicht, war stumm und singen konnte er nicht. Er hörte still in aller Ruh dem wunderschönen Liede zu. Die Erlösung. Am Tage, als das siebente Jahr der Prüfungszeit verflossen war, ging Grünewald und Perlenfein mit ihrem lieben Eselein stillschweigend an des Waldes Rand. Sie blickten sehnsuchtsvoll ins Land, da plötzlich durch die Lüfte drang es wie ein feiner Glockenklang. 12 Schläge waren's, Schlag für Schlag, die Kinder zählten ängstlich nach. Der Glocke tunglich wunderbar, der, die am Schloss des Königs war. Da tat der Esel auf den Mund, und also sprach er: Euch sei kund, die Frist der Buße ist zu Ende, Zeit ist's, dass alles jetzt sich wende. Du, Perlenfein, du hast aufs Neu bewahrt die alte Lieb und Treu, und Grünewald, dich hat das Leid von schwerem Herzen viel befreit. Demütig bist du, hast entdeckt, wie hart das Brot der Armut schmeckt, wie wohl des Mitleids Balsam tut, sei wieder jung und bleibe gut. Da kamen aus der Luft herbei pfeilschnell gerauschter Schwalben zwei. Die eine nahm ihm den Tatar, der andere fasst ihm Bart und Haar. Und plötzlich sieht gut Perlenfein vor sich ihr liebes Brüderlein, dem war die Zunge wieder frei. O Engelschwester, tönt sein Schrei, er ruft's und fliegt in ihren Arm. Wie wird das Herz im Glück so warm, welch Wiedersehen so wunderreich, sie aber weint und jauchzt zugleich. Der Esel sieht das alles an und schreit entzückt voran, nun auf und fort zur Königstadt, wo auch die Not ein Ende hat. Die Kinderheimkehr. Mit Blumenkränzen in dem Haar kehrt nun heim das Kinderpaar. Der gute Esel trägt sie beid, nur mehr vereint in Innigkeit, und nimmermehr trug er liebre Last, sie hielt den Bruder treu umfasst. Die Tiere aus der Waldkapelle, die waren lustig mit zur Stelle, mit Geigen und Trommelklingen will man die Kinder heimwärts bringen. Ein jedes Tierchen weiß und klug sein Instrument auch bei sich trug. Der Bär mit seinem Basse kam, das Eichhörnchen seine Flöte nahm, da war der Fuchs mit seiner Geigen, um seine große Kunst zu zeigen. Das Reh mit seiner Klarinette lief mit dem Hirsch da um die Wette, denn um den Hals sein Waldhorn hing, als zum Burwurf vorne ging, der Hase, und auf seinem Rücken schien die Trommel nicht zu drücken. Kam dann ein schöner Platz im Wald, so machten sie ein wenig Halt und spielten da in Freud und Glück zusammen all ihr Lieblingsstück. Wir ziehen durch die weite Welt, wir halten, wo's uns gefällt, wir lustigen Musikanten, es scheint der Mond, die Sonne scheint, wir bleiben immer treu vereint in aller Herren Landen. Und wo geht durch Dorf und Stadt der Lauf, wie fliegen alle Fenster auf, wenn unsere Lieder klingen, die Mädchen nicken gern heraus, es fliegt ein frischer Blumenstrauß, den Dank uns da zu bringen. So ging der Zug wohl manchen Tag, weil ihre Stadt so ferne lag. Die Eltern erwachen. Zur selben Zeit, als Grünewald erhielt die frühere Gestalt, da lag der König und die Frau ganz an demselben Platz genau, und Knotter auch in großer Not lag dort gespießt und mausetot. Als nun die Türme 12 schlug, da kamen aus der Luft im Flug 3 Raben, und mit spitzem Schnabel ergriffen jeder einen Säbel und zog ihn leise aus der Brust auf frische neue Lebenslust. Und mit eurem Tod ist's nun vorbei, denn alles war nur Zauberei. Dem König und der Königin war es gar sonderbar zu Sinn. Sie trauten ihren Augen kaum, und Knotter schlug den Purzelbaum. Zweite Trauer. Im Leben folgt in kurzer Zeit auf hohe Freude tiefes Leid. Wo sind die Kinder, fragte er, und weinte viel und seufzte schwer. Wo sind die Kinder, weinte sie, und klagte viel und seufzte und schrie. Was soll uns Leben noch und Glück, wer bringt die Kinder uns zurück? Im ganzen Land war große Trauer, es weinte Bürgersmann und Bauer, und Schneider, Schuster, Müller, Schmied und selbst der Bäcker weinten mit. Im Throne sah man liegen ihn, die Königin fiel in Ohnmacht hin, Reichsapfel, Zepter und die Blum, die lagen um den Thron herum. Selbst Knotter war so weit gebracht, dass er nun fressen musste für acht. Das Wiederfinden. Da aus den Schmerzen schwer und bang, weckt sie ein ferner heller Klang, der immer freudenvoller schallt und immer jubelvoller hallt. Die Kinder mit den Musikanten sind's, die den Weg zur Heimat fanden. Sie sind's, es sind die beiden. Vergessen sind die Todesleiden. Prinz Grünewald in höchster Lust springt an des Vaters Königsbrust, und Perlenfein viel Tränen weint, mit der Frau Mutter jetzt vereint. Und Knotter, oh, der fasst sich kaum, schlägt wieder einen Purzelbaum. Der Esel aber hat sich sacht in seinen Stall davon gemacht. Er steht still vergnügt und kaut an seiner Krippe Distelkraut. Es spricht der König nun voll Güte, hier seht das Glück in reichster Blüte. Doch jedermann, nicht wir allein, soll heute frohen Herzens sein. Ein Kinderfest soll all die Kleinen aus meinen Landen hier vereinen. Nach meinem Willen sei befohlen, die Kinder all hierher zu holen. Das Tanzfest. Nun kamen in dichten Haufen aus Stadt und Land herbeigelaufen, ein großer Tanz auf weiten Plan, so fing des Königs Festtag an. Die Tiere machten mit Geschick die allerschönste Tanzmusik, da wird gewalt gehopft gesprungen und immer mehr dabei gesungen. Kinder im Reigentanz, zeigt euch, neigt euch, farb'ger Blumenkranz, finde dich, winde dich. Kinder von nah und fern, wie das klingt, wie das springt. Seht, wie hier Stern um Stern heiter geht, weiter dreht. Der Wettlauf. In einer langen, langen Reihe gab's einen Wettlauf nun zu zwei. Es folgte eilig Paar auf Paar, das Ende kaum zu sehen war. Im bunten Blumenschmuck geschien der Garten durch das Feld zu ziehen. Und Knotter lief am schnellsten doch, weil er das feine Kotelett roch, das ihnen schöner Soßenpracht von Ferne schon hat angelacht. Die Kinder aber sprangen den Weg dahin und sangen: Wir laufen um die Wette in einer langen Kette, und wer da kommt zuerst ans Ziel, hat schönen Lohn zum frohen Spiel, o wer ihn doch schon hätte. Nun springe frisch, mein Schätzchen, wie auf die Maus das Kätzchen, und sind wir nicht die Ersten jetzt, so sind wir doch zu allerletzt, wir finden schon ein Plätzchen. Das Ballspiel. Und wieder ist was Neues los, wie war die Lust der Kinder groß. Zum Beispiel kommt, der Platz ist frei, rief Grünewald, herbei, herbei. Zur guten Ordnung des Gefechts, die Knaben links, die Mädchen rechts. Und golden bunt hinauf zum Himmel, flog nun der Bälle leicht Gewimmel, und Knotter wird's im Kopfe dumm, der sprang in der Luft herum. Das Spiel ging lustig immer weiter, die Lieder klangen hell und heiter. Scharf das Auge, rasch die Hand, immer achtsam stets gewandt, aufgeschaut nach oben, gut geworfen, gut gezielt, fein gefangen, nicht verspielt, wollen wir euch auch loben. Die Brezelstadt. Nun ging es nach der Brezelstadt, wo jeder seine Brezel hat. Auf allen Turmespitzen, da sieht man Brezeln sitzen. Vor dem Tor hält treulich Wacht der Bäcker, der die Brezeln macht. Und Kinder kommen zu dem Schmaus, gesprungen aus der Stadt heraus. Der König und die Königin sind sehr vergnügt da mittendrin. Man sieht sie mit Behagen an ihren Brezeln nagen. Und Grünewald und Perlenfein hat jedes auch sein Brezelein. Viel Kinder sitzen an den Tischen, um höflich jetzt sich zu erfrischen. Man pumpt aus großen Kannen dort Schokolade heraus in einem fort. Von schöner Milch springt süß und rein ein Springfell in die Luft hinein. Und Sonn und Mond sind sehr vergnügt, weil jedes auch eine Brezel kriegt. Der Kuchenberg. Der Freude war jetzt fast zu viel, es kam nur noch ein Knabenspiel. Ein Kuchenberg war in dem Feld mit Zuckerschneeweiß hingestellt. Auf der einen Seite stiegen die Buben aufwärts mit Vergnügen und rutschten jubelnd dann und munter die andere, wie es ging, herunter. Das gab ein Lachen und Geschrei, und alle sangen sie dabei. Als hinauf, auf den Berg in raschem Lauf. Sind wir oben, werden wir es nicht mehr loben. Denn wir plumpsen, all herab in einem Klumpsen. Drum aufs Neu, all herbei, zur lustigen Kletterei. Und Knotter hatte unterdessen ein Loch sich in den Berg gefressen und sah dabei in aller Ruh dem fröhlichen Getümmel zu. Als nun das Spiel zu Ende war, da hat die liebe Kinderschar zu guter Letzt und unverwehrt den ganzen Berg noch aufgezehrt. Der König aber sagte nun, Zeit ist es jetzt bald auszuruhen. Ein Feuerwerk, das hat noch statt. Ihr seht es auf dem letzten Blatt. Das Feuerwerk. Hoch Grünewald und Perlenfein, hoch lebe auch das Eselein. Ihr Kinder, geht nun still nach Haus, denn unser Märchen, das ist aus. Ende von Prinz Grünewald und Perlenfein mit ihrem lieben Eselein von Heinrich Hoffmann. Gelesen von Elli, Jänner 2011.